schreit. Der Torero ruht sich aus, es braucht ihn keiner mehr. Die Zeit ist vorbei, seine Zeit ist vorbei, aus Schlaf.